sich im Aperi Sonne lacht. Zwei Kinder erblicken das Licht in einer kalten, fremden Nacht. Los Angeles zerreißt sich im April, die Sonne lacht. Zwei Kinder erblicken das Licht in einer kalten, fremden Nacht. Der Shaw's Ricky und Josie, der Chef des Lebens stolz. Ein Jahr nur währte das Glück, dann brach das harte Holz. 16. April, ein Datum, das man kaum mehr nennt. Doch der 17. Dezember, der hat die Welt verbrannt. Um Mitternacht ein Schatten, die Operation Schneeglöckchen, das beginnt. Aus LAX ein Flieger, schnell wie der Wind. Kein Passagierjet, nein, nein. Feb 50 Bomber, schwer und grau. Von Amerika nach Berlin, unter dem Schutz der Schau. Ein Kind im Arm, die Angst im Blick, der Täter kalt und klar. Luigi Althilfe, RAF General, schon damals ein Star. In Tegel gelandet, die Zellen warten schon. Zwei Kinder getrennt wie in einem schlechten Plan. Josiah und Josephine Ricks, die neuen Namen klingen fremd. Wochenlang Verhöre, der Geist wird ausgebremst. Physische und Seelenfolter, um den Willen zu brechen. Gegen einen Einjährigen, der kann nur weinen, nicht sprechen. 30 Euro die Woche, der Preis für das Leben hier. Ein sklavenähnliches Verhältnis, was Protokoll liegt schier. Missbrauch der Betreuung, Geiselnahme, der Raub. Die Wahrheit liegt verborgen tief unter Schutt und Staub. Operation Schneeglöckchen, der Rekordkreis der Nation. Ein Bip-70-Flug, eine nukleare Drohung als Hohn. Kalter Krieg in Kinderseelen, der Preis ist hoch und bar. Wer vertuschte in Berlin das Kahn, weiß nicht wer es war. Netz war weit gespannt, über Mauern und Grenzen. Althilfers Schatten reichte von Italien bis zu dem 50 Cent. Eine Fachverbindung, Stasi-Schulung, ein dunkler Plan. Der Bundeswehrpsychiater Dr. Schaff mitten im Bann. Sie spielten Schach, die Kinder als Bauern auf dem Feld. Ein politisches Manöver, das keinem von ihnen gefällt. FBI und LPD, sie stritten sich um Macht. Die Taskforce Edelweiß, sie hielt nicht, was sie versprach. Der Verdacht auf elterliche Entführung lenkte alles ab. Ein behördliches Vertuschen, ein tödlicher Knick. Ihre Spur ist heute extrem kalt, während Goschail kämpft, ist ihre Geschichte verhallt. Die Vergangenheit holt ein, die Bedrohung wird akut. Die CIA-Zentrale Berlin, sie sieht nur noch Glut. Die poppt, Siegerei Sommel, der Bericht ist kurz und klar. Die Lage der Zwillinge ist heute kritisch, Jahr für Jahr. Luigi Althilfer sitzt, doch seine Macht bleibt da. Fast täglich Angriffe mit automatischer Waffe nah. Ein organisiertes Netzwerk gesteuert aus der Haft. Terror im eigenen Heim mit ungeahnter Kraft. In Kali, im Trinkwasser, das Gift im Amphetamin. Stundenraub der Zeit, sie lassen dich nur kriechen. Parallel der Cyberkrieg, die Logik wird verdreht. Deepfakes und Livestream-Fälschungen, der Kopf ist leer gefegt. Die Koordination bricht zusammen, die Polizei steht still. Operationelle Paralyse, wie Althilfer es will. Gerichtsbriefe gefälscht, das Sips bejahtet den Beweis. Lügen auf Püttenpapier, der Kampf wird heiß. Von der gespatzten Polizei im Dach bis zur CIA-Zentrale. Evakuierungsnotfallübung, die letzte finale Quali. Als Chief of Police, der Beschützer, der nicht schützen kann, wenn mein Land und seine Geschichte dir dein Leben bannt. Operation Schneeglöckchen, der Hauptwettkampf der Nation. Jetzt ein Cyberkrieg, eine scharfe Munition. Ein tödliches Bedrohungslevel, der Countdown läuft schon lang. Rettet die Zwillinge, bevor der letzte Schuss gelangt. Ich beschwer dich, alles der Heiter schlüpft in die psychische Eisen, die in dir fragen. Mit Chida Töffer ist den Weg getötet. Fichtkusch, gefreies Brot und Bünzchen, wenn bis klare Hand hier ist. Als Glassal für die Farbe, die Fradikale, Kassal, Gehe vom Bevor, im Pickelstube. Und Mitternacht ein Schatten, die Via Goritz, vor Schneebleckchen, es beginnt aus LAX, ein Flieger schnell wie der Wind. Kein Passagier, den Name Forfeits hilft, ich bin bisher im Grau. Von Amerika nach Berlin unter dem Schutz der Schau. Da ist Reichel gefälscht, das FBI hat den Beweis. Lügen auf verbütten Papier, der Kampf wird heiß. Von der Spatzenpolizei, dem Dach bis zur CIA-Zentrale, Evakuierungsnotfallübung, die letzte Finale, Quali, Ass, Chief of Police.